Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Barcamp zum Liquid Feedback in Köln. 2. Oktober 2012. Der NRW-Landesverband der Piratenpartei Deutschland lädt Sie herzlich zum Liquid Barcamp ein. Die Veranstaltung findet am 6. Oktober 2012 von 10 bis 18 Uhr in der Gasmotorenfabrik Köln e.V., 3. Etage, Klingel Nummer 12, Deutz-Mühlheimer Straße 129, 51063 Köln statt. Die Piraten werden sich dort mit Aspekten rund um den Einsatz der Software Liquid Feedback in der Piratenpartei beschäftigen. Die Konferenz ist als Barcamp geplant und auf 70 Teilnehmer beschränkt. Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie unter wiki.piratenpartei.de NRW Liquid Barcamps. Medienvertreter werden gebeten, sich vorab per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de zu akkreditieren. Eine Akkreditierung vor Ort ist auch ab 10 Uhr möglich. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Presseteam NRW, Achim Müller. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.